Erster Jesus stieg in ein Boot, fuhr über den See und kam in seine Heimatstadt. Zweiter dann brachten sie ihm einen gelähmten Mann, der auf einer Trage lag. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, hab keine Angst, mein Kind, deine Sünden sind vergeben. Dritter einige Schriftgelehrte dachten, dieser Mann lästert Gott. Vierter weil Jesus ihre Gedanken kannte, sagte er, warum denkt ihr so schlecht in euren Herzen? Fünfter was ist einfacher zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder, steh auf und geh. Sechster damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn die Macht hat, Sünden auf der Erde zu vergeben, sagte er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Siebter und der Mann stand auf und ging nach Hause. Achter als die vielen Menschen das sahen, waren sie erstaunt und lobten Gott, weil er den Menschen solche Macht gegeben hatte. Neunter als Jesus von dort weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus am Zollhaus sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Und Matthäus stand auf und folgte ihm. Zehnter als Jesus später in seinem Haus aß, kamen viele Zöllner und andere Sünder und aßen zusammen mit Jesus und seinen Jüngern. Elfter als die Pharisäer das sahen, fragten sie seine Jünger, warum ist euer Lehrer mit Zöllnern und Sündern? Zwölfter als Jesus das hörte, sagte er, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Dreizehnter geht und lernt, was dieser Satz bedeutet, ich will Barmherzigkeit und keine Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Vierzehnter dann kamen die Jünger von Johannes zu ihm und fragten, warum fasten wir und die Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht. Fünfzehnter Jesus sagte zu ihnen, können die Hochzeitsgäste traurig sein, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Aber es wird eine Zeit kommen, in der Bräutigam von ihnen weggenommen wird, und dann werden sie fasten. Sechzehnter niemand flickt ein altes Kleid mit einem Stück neuen, ungeschrumpften Stoffes, denn der neue Stoff zieht sich zusammen und reißt das alte Kleid, so dass der Riss noch größer wird. Siebzehnter Mann füllt auch keinen neuen Wein in alte Weinschläuche, sonst zerreißen die Schläuche, und der Wein läuft aus, und die Schläuche sind kaputt. Man füllt neuen Wein in neue Schläuche, damit beides erhalten bleibt. Achtzehnter Während Jesus das sagte, kam ein Anführer zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und sprach, meine Tochter ist gerade gestorben, aber komm und leg deine Hand auf sie, dann wird sie leben. Neunzehnter Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. 20. Eine Frau, die seit 12 Jahren an einer Blutung litt, kam von hinten und berührte den Saum seines Gewandes. 21. Denn sie dachte, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. 22. Jesus aber drehte sich um, sah sie und sagte, hab keine Angst, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war von diesem Moment an gesund. 23. Als Jesus in das Haus des Anführers kam, sah er die Flötenspieler und die laute Menschenmenge. 24. Er sagte, geht weg, denn das Mädchen ist nicht tot, sondern es schläft. Aber sie lachten ihn aus. 25. Als die Menschenmenge hinausgeschickt worden war, ging er hinein, nahm ihre Hand, und das Mädchen stand auf. 26. Die Nachricht davon verbreitete sich in der ganzen Gegend. 27. Als Jesus von dort weiterging, folgten ihm 2 blinde Männer, die laut riefen, hab Mitleid mit uns, Sohn Davids. 28. Als er in ein Haus ging, kamen die blinden Männer zu ihm. Jesus fragte sie, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Sie antworteten, ja, Herr. 29. Dann berührte er ihre Augen und sagte, es soll geschehen, wie ihr glaubt. Und ihre Augen wurden geöffnet. 30. Jesus warnte sie streng und sagte, passt auf, dass niemand davon erfährt. 31. Sie aber gingen hinaus und erzählten in der ganzen Gegend von ihm. 32. Als sie hinausgingen, brachte man einen Mann zu Jesus, der stumm war, weil er von einem Dämon besessen war. 33. Als der Dämon ausgetrieben wurde, konnte der Stumme sprechen. Die Menschenmengen waren erstaunt und sagten, so etwas hat man in Israel noch nie gesehen. 34. Die Pharisäer aber sagten, durch die Macht des Anführers der Dämonen treibt er Dämonen aus. 35. Jesus reiste durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete die gute Nachricht vom Reich Gottes und heilte alle Krankheiten und Schwächen. 36. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, weil sie hilflos und erschöpft waren, wie Schafe,